Kundgabe 2417. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.07.1942. Verantwortung der Seele im Erdenleben. Welche Verantwortung der Mensch seiner Seele gegenüber trägt in seinem Erdenleben, das muss ihm zur Kenntnis gebracht werden. Und es geschieht dies durch das Unterweisen in der göttlichen Lehre, die dem Menschen als Lehre Christi geboten wird und die ihm den klaren Weg zeigt, den er zu gehen hat. Das Wissen darum muss ihm vermittelt werden, ansonsten er nicht zur Verantwortung gezogen werden könnte. Er muss wissen, dass der Körper alles zu leisten imstande ist, dass er aber vieles tut auf Kosten der Seele. Verantworten aber braucht sich nur die Seele. Und deshalb muss sie die Kraft aufbringen, dem Körper zu verwehren, was ihm wohl zuträglich, für die Seele aber von Nachteil ist. Und die Seele allein ist bestimmend für das, was der Körper tut. Denn der Körper ohne die Seele ist tot. Also gibt die Seele ihm erst das Leben, weil das Wollen, Denken und Fühlen von der Seele ausgeht. Also gleichsam der Inbegriff der Seele ist. Ist nun das Denken, Fühlen und Wollen nur dem Körper zugewandt und wird nur dessen Verlangen erfüllt, so muss die Seele darben. Und ihre Dürftigkeit wird offenbar werden, wenn sie sich verantworten muss für ihr Erdenleben. Denn der Körper vergeht und braucht sonach nicht die Folgen des verkehrten Lebenswandels zu tragen, während die Seele leiden muss, ihrem Erdenleben entsprechend. Und dies muss dem Menschen auf Erden vorgestellt werden, auf dass er nicht aus Unkenntnis handelt, vielmehr sich seiner Verantwortung bewusst ist. Und diese Kenntnis vermittelt ihm die christliche Lehre, die dem Menschen genau vorschreibt, was er tun und lassen soll, die ihm den Willen Gottes klar und deutlich zum Ausdruck bringt und die ihm alles unterbreitet, was Aufgabe des Menschen auf Erden ist. Lebt der Mensch dieser christlichen Lehre entsprechend, so wendet er der Gestaltung seiner Seele sein Augenmerk zu und beachtet den Körper weniger. Und er wird eine dereinstige Verantwortung nimmermehr zu fürchten brauchen. Er hat dann gewissermaßen seine Ehrenaufgabe erfüllt, nämlich seine Seele gestaltet, was eine Zurücksetzung des Körpers erfordert. Und so wie der Körper gering gewertet wird, geht die Seele den Gang der Höherentwicklung, nämlich sie achtet mehr des Geistes in sich und wird durch diesen unterwiesen in allem, was zu Wissen der Seele zuträglich ist und was ihr einen erhöhten Reifezustand einträgt. Und dann braucht sie keine Verantwortung mehr zu fürchten. Sie lebt das Erdenleben dem Willen Gottes entsprechend, weil sie seiner Stimme achtet, die durch den Geist im Menschen zu ihm spricht. Denn so wie der Mensch die Lehre Christi auf sich wirken lässt, wird er alles tun, was Jesus Christus von der Menschheit gefordert hat. Er wird in Liebe wirken und Gott und dem Nächsten dienen. Er wird nicht unbeachtet lassen, was Gott dem Menschen ans Herz legt durch sein Wort. Er wird die göttliche Liebelehre sich zur Richtschnur machen, für seinen Erdenlebenswandel und sich zur Liebe zu gestalten suchen. Sein Wille und seine Tat werden übereinstimmen und immer dem Guten zugewandt sein. Und nimmermehr wird er die Verantwortung fürchten, denn er lebt sein Erdenleben gemäß dem Vorbild Jesu. Er sucht ihm nachzufolgen und ist Gott innig und treu verbunden. Er hat den Körper und dessen Ansprüche überwunden. Und die Seele hat sich mit dem Geist in sich geeint. Amen.